Willkommen im Künstlerdorf Worpswede. Willkommen im Teufelsmoor, der Heimat der großen deutschen Landschaftsmaler. Willkommen. Hier stehen wir in dem sogenannten Weißen Saal. Ein Raum, der insofern eine besondere Bedeutung hat, als dies der Treffpunkt der Familie der Künstler war. Das waren Paula Modersohn-Becker, Otto Modersohn, Rainer Maria Rilke, Clara Rilke Westhoff und Heinrich Vogler. Die trafen sich im Jahr 1900 hier an jedem Sonntag. Rilke hatte zum ersten Mal ein Publikum, dem er seine Gedichte vorlesen konnte. Er war 24 zu der Zeit. Es geht um die Verbindung von Leben und Kunst und die kann man nirgendwo so direkt, so unmittelbar erleben in Worpswede wie hier am Barkenhof, wo eben alles zusammenkommt. Die Kunst, das Wohnhaus, der Garten, also dieser Gesamttraum, Leben und Kunst zusammenzubringen, der wird hier lebendig. Die Lücke an der Wand. Der Mythos von der unpolitischen Künstlerkolonie Worpswede. Ein Feature von Rainer Link. Die Künstlerkolonie Worpswede, das ist eine kleine Gemeinde mit rund 5000 Einwohnern, gelegen im malerischen Teufelsmoor in der Nähe von Bremen. Die Worpsweder Maler der ersten Generation, zu ihnen gehörten Fritz Mackensen, Otto Modersohn und Heinrich Vogeler, lebten in der von der Zivilisation weitgehend unberührten Moorlandschaft ihren künstlerischen Traum. Und der hieß: Raus aus den Akademien, zurück zur Natur. 1889 gilt als Gründungsjahr der Künstlerkolonie. Bis heute, so Bürgermeister Stefan Schwenke, wirke Worpswede wie ein Magnet auf Künstler. Naja, es gibt ja nun eben halt kein entsprechendes Zertifikat oder eine Qualifikation, die man abschließen muss, um dann sich Künstler nennen zu dürfen. Wir gehen jetzt erst einmal davon aus, dass wir ca. 150 hier lebende und arbeitende Kunsthandwerkerinnen, Kunsthandwerker, Künstlerinnen und Künstler haben, die also hier sind und eben leben und arbeiten. Wobei natürlich über Qualität und das ist eine schöne Diskussion, die man noch mal führen kann. Aber ich würde mich raushalten aus dieser Diskussion. Ja. Viele meiner Kameraden, mit denen ich da groß wurde in diesem Ort, haben alles daran gesetzt, eben kein Künstler werden zu müssen. Der Dramatiker und Romanautor Moritz Rinke ist in Worpswede aufgewachsen. Ich habe also Freunde mittlerweile, die ich dann mal wieder traf, die sind dann heute Automechaniker, Banker, aber eben keine Künstler. Wir haben früher immer so gesagt, es gibt so zwei Alternativen zum Künstlerberuf. Das ist der Galerist und der Drogenhändler. Die Wohnhäuser in Worpswede präsentieren sich mehrheitlich als ausgesprochen hübsche Unikate. Die Architekten haben es verstanden, den verspielten Geist des Ortes auf die Gebäude zu übertragen. In den Vorgärten stehen Skulpturen, Plastiken, Installationen und andere Kunstobjekte. Der Deutsche Gartenzwerg hat hier keine Heimat gefunden. An den Eingangstüren liest man überraschend oft den Nachnamen Kück. Ja, die Küks, die sind wirklich etwas sehr Norddeutsches und Norddeutsch-Worpswederisches. Ich weiß nur, dass ich als Kind, wenn ich in der Fußballmannschaft spielte und am Wochenende die Wimme-Zeitung die Mannschaftsausstellung bekannt gab, dann hieß es immer Kück, Kück, Kück, Kück, Rinke, Kück, Kück. Ich spielte unter Küks. Und manche sagen auch, das sage ich aber nur ganz leise, dass es unter den Küks auch mal das Thema Inzucht auch nicht ganz unwichtig war bei der unglaublichen Verbreitung der Küks. Also es wimmelt von Küks. Also sie sind so ein bisschen die Buddenbrooks von Worpswede. Worpswede ist ein Ort, der viel Ruhe ausstrahlt, der aber auch vielfältige kulturelle Anregung verspricht. Auch die Landschaft hat einiges zu bieten. Da ist die Hamme, ein kleines Flüsschen am Ortsrand, auf dem in der Sommersaison alte Torfkähne Scharen von Touristen befördern. Die Vielfalt der heimischen Vogelwelt erlebt man auf den von Birken und Heidekraut gesäumten Wanderwegen im Teufelsmoor. Und dann ist da noch der gut 50 Meter hohe Weiherberg, an dessen Fuß das Künstlerdorf liegt. Ein idealer Ort, um hier den Lebensabend zu verbringen, dachte sich Ferdinand Krogmann und kaufte sich ein Haus in Worpswede. Da ich ja nun Historiker und Politologe bin, habe ich geguckt, ja, was gibt es denn hier zum Thema Worpswede im Dritten Reich an Literatur, und da bin ich in die Buchhandlung Netzel gegangen und da habe ich dann sofort gemerkt, das war die falsche Frage. In den Buchläden und Museen fand Ferdinand Krogmann viele Bücher, die sich der Historie der legendären Kolonie widmeten, die aber alle die Jahre zwischen 33 und 45 entweder ganz aussparten oder in nur wenigen Zeilen abhandelten. Über den Alltag Worpswedes unter dem NS-Regime und über das Verhältnis der Künstler zum Faschismus konnte er nichts finden. Als Pensionär mit viel Freizeit und als studierter Historiker entschloss er sich zu eigenen Recherchen. Was er herausfand, und das klingt paradox, konnte niemanden wirklich erschüttern. Denn wer sich für die Geschichte des Dorfes interessierte, ahnte zumindest, Worpswede war ein nationalsozialistischer Mustergau und die Maler und Schriftsteller hatten daran maßgeblichen Anteil. Die Zustimmung in dieser Zeit zu diesem Verbrechersystem, die war eben extrem hoch hier, ne? Und ich glaube, auch gerade weil man Worpswede zum Zentrum niederdeutscher Kunst hier machen wollte, es sollte ja hier eine riesengroße Kunsthalle gebaut werden. Da sollte also die Kunst nicht nur der Worpsweder Maler, da sollte nicht nur die Kunst aus Gau-Osthannover oder aus Weser-Ems gezeigt werden, sondern auch aus Mecklenburg, aus Schleswig-Holstein und aus Westfalen. Ja, das heißt, im Grunde genommen sollte hier eine Kunsthalle entstehen für die gesamte Kunst Niederdeutschlands. Ja. Krogmann beschreibt in seinem Buch nicht nur, in welchem Ausmaß die überwiegende Mehrheit der Worpsweder Künstler und Schriftsteller das NS-System unterstützt oder sich mit ihm arrangiert hatten. Er belegt auch, wie die Gewerbetreibenden, Händler, Lehrer, Pastoren, die Verbände und selbst die unauffälligsten Vereine dem Nazi-Regime willfährig die Hand gereicht hatten. Die Guttempler, das war ja einer von vielen Vereinen, die es in Worpswede gab. Und die Guttempler waren auch der Meinung, Mensch, also der Adolf, der gehört ja voll zu uns, ja. Der Adolf raucht nicht, der Adolf trinkt nicht. Und die Guttempler, das war ja ein Verein, der also im Grunde genommen den Menschen helfen wollte, die also abhängig waren vom Alkohol und so weiter. Insofern haben sie gesagt, Mensch, der Hitler ist einer der unsrigen. Und wir unterstützen auch voll die Maßnahmen dieser Regierung. Und auch die Schweinezüchter, der Schweinezüchterverband Stade, nicht? Der hat gesagt, also wir unterstützen natürlich die jetzige Regierung ab 33. Auch wir richten uns nach dem Führerprinzip und so weiter und so fort. Also eigentlich kann man sagen, fast alle Vereine, die ich also untersucht habe, im Grunde genommen waren die alle der Meinung, ja, mit dieser neuen Regierung der nationalen Erhebung ab 33 geht es in Deutschland wieder aufwärts, nicht? Da waren die Schützenvereine, wir waren dafür, die Kriegervereine sowieso, dann der Männergesangverein, also die Gesangvereine, die Tonvereine. Also ich habe davon von Widerstand wenig gemerkt, das muss ich ganz ehrlich sagen, sondern eher von großartiger Begeisterung, ne? Jeder, der hier in Worpswede gelebt habe, wisse, dass es unter den Künstlern jede Menge Nazis gegeben habe. Aber man wolle sich dem nicht stellen und nehme eine bisweilen bizarre Abwehrhaltung ein, sagt auch Moritz Rinke. Das brachte ihn auf die Idee zu seinem Roman »Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel«. Worpswede ist natürlich als Bühnenbild schon toll. Ich meine, da stehen lauter Relikte dieser Zeit herum, der Barkenhof, das Moor, das in diesem Roman ja wie ein Archiv funktioniert, weil man alles vergraben, weil alles versunken ist, weil alles wieder auftaucht. Ja, also das ist schon, war schon eine dankbare Kulisse, sagen wir mal. Als der Held der Tragikomödie das Haus seines bildhauernden Großvaters durch das Graben einer Drainage vor dem Absinken in den morastigen Untergrund retten will, gibt das Moor eine überlebensgroße Statue einer Nazi-Größe frei. Der Reichsbauernführer mit zum Hitlergruß ausgestreckten Arm steht nun im Vorgarten. Großvater Paul Kück hatte ihn geschaffen und 1945 dann eilends verbuddelt. Weil Opa kein Nazi gewesen sein darf, versucht man die Wirklichkeit umzudeuten. Wir haben Probleme mit dem Nationalsozialismus. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich in unserem Garten den Reichsbauernführer. Den haben wir aus Versehen ausgegraben. Irgendjemand hat es an die Zeitung gegeben. Seine Mutter versuchte, sich zu fangen. Dein Großvater war Sozialdemokrat. Woher willst du wissen, dass es ein Bauern... Was, Führer? Was ist das überhaupt für ein Wort? Ich weiß nicht mal, was das ist. Willy Brandt ist es auf jeden Fall nicht. Mensch, da wird ein Nazi-Denkmal gefunden. Zufällig im Garten eines Bildhauers, der bekannt ist für seine historischen Skulpturen. Dann steht auch noch Paul Kück am Sockel dran. Was weiß ich, wo der herkommt? Spiel dich nicht so voreilig als Richter auf. Diese Bronzemänner sehen sich oft sehr ähnlich. Weil nämlich die Feinheiten im Guss nicht immer zur Geltung kommen. Bronzeköpfe von Karl Marx und Lenin oder Rilke und Ringo Starr kann man gut unterscheiden. Aber mit welcher Sicherheit kann man von so einem Bauern-Dingsführer sprechen, den ein normaler Mensch gar nicht kennt? Es kann auch dieser Reiter von der Olympiade sein, der damals leider abgesagt ist. Mit Hitler groß? Vielleicht hält der Reiter die Zügel hoch. Ferdinand Krogmann hat das Wirken der NS-belasteten Künstler in den Jahren 1933 bis 1945 gründlich recherchiert und zu einem Who-is-who des braunen Worpswedes zusammengefasst. Der Name des Malers und Kolonie-Mitbegründers Fritz Mackensen taucht dabei an prominenter Stelle auf. Das ist die berühmt-berüchtigte Villa von Fritz Mackensen, dem Gründer der Worpsweder Künstlerkolonie. Und diese Villa hier, die ja überhaupt nicht hier in den dörflichen Charakter hineinpasst, das ist ja eine Stadtvilla, das ist ja ein typischer Gründerzeitbau. Mackensen war SA-Mitglied, er war Vorsitzender im Kampfbund für deutsche Kultur, er war Direktor der ersten nationalsozialistischen Kunsthochschule in Bremen, er war NSDAP-Mitglied 1937 und SA-Mitglied. Ja, es ist immer noch eine Straße nach ihm benannt, weil man eben offensichtlich bis heute nicht wirklich zur Kenntnis nehmen will, dass hier dieser Mann tatsächlich also ein Nationalsozialist war, ne? Für mich ist es schwierig, Mackensen nur durch eine Mitgliedschaft zur NSDAP gleich auch als Nationalsozialisten voll abzustempeln. Es war ein Nationaler, ein Deutschnationaler. Was das jetzt ausmacht, warum er der NSDAP direkt eingetreten ist, so weit bin ich nicht in den Forschungen, das kann ich nicht beurteilen. Aber wer nicht Mitglied war in der Reichskulturkammer, wer dort nicht aufgenommen wurde, der konnte auch nicht weiterarbeiten, der hatte Berufsverbot. Sagt Erhard Kardiner. Der Worpsweder Maler besitzt dort auch eine Kunstschule. Und er ist Vorsitzender des Bundes Bildender Künstler vor Ort und dessen Landesvorsitzender in Niedersachsen. Mackensen war indes nicht nur Mitglied der Reichskulturkammer. Gleich nach dem Machtantritt der Nazis gründete er in Worpswede die Ortsgruppe des Kampfbundes für deutsche Kultur und wurde dessen Vorsitzender. Die von Hitlers Chefideologen Alfred Rosenberg gegründete Organisation hatte es sich zum Ziel gesetzt, die deutsche Kultur von allem Undeutschen und Entarteten, Jüdischem und Bolschewistischen zu befreien, also Museen, Galerien, Ateliers und Bibliotheken zu säubern. In der gleichgeschalteten Wümme-Zeitung hieß es dazu: Es gehe darum, den kulturzersetzenden Kräften der liberal-marxistischen Vergangenheit den Boden zu entziehen und die zu fördern, die sich zu Blut, Rasse, Volkstum und Heimat bekennen. Welche Künstler und welche Kunstwerke Mackensen und seinen Kulturkampfkameraden zum Opfer fielen, ist nicht bekannt. Niemand hat es bisher für nötig gehalten, diese Vorgänger aufzuarbeiten. Manche sagen auch, die Worpsweder Honoratioren wollten das gar nicht so genau wissen, denn darunter würde nur der gute Ruf des Ortes leiden. Mackensen wurde 1926 zum Ehrenbürger von Worpswede ernannt. Und seit 1926 gibt es viele Bürger, die Mackensen auch in Schutz nehmen. Er hat vielen Künstlern geholfen. Da würde jetzt ein anderer sagen, das ist Legendenbildung. Aber diese Legenden sind irgendwo auch im Raum. Vor einigen Jahren gab es hier einen Diskussionsabend zu diesem Thema. Und dort passierte es dann, dass ein älterer Herr nach dem Vortrag aufstand und mit tränenerstickter Stimme und wässrigen Augen davon erzählte: Nein, der Mackensen, der kann kein Nazi gewesen sein, weil er war immer so gut zu uns Kindern. Und das ist so ein typisches Beispiel, dass irgendwelche alten Erinnerungen vermischt werden und die aber überhaupt nicht hilfreich sind. Sagt Ralf Rosbeck. Seit fast 20 Jahren berichtet er für den Osterholzer Anzeiger aus Worpswede. Das kleine Worpswede besitzt allein 4 große Museen und eine Unzahl privater Sammlungen. Die wohl größte Schau der Meister ist in der Sammlung Bernhard Kaufmann zu bestaunen. Hier hängen Originale von Fritz Mackensen, von Otto Modersohn und von Heinrich Vogeler. Sigrid Kaufmann, die Schwiegertochter des Gründers, führt mich durch die Sammlung. Also Mackensen kommt meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz. Vielleicht wird er auch ein bisschen abgetan, weil er in der NSDAP gewesen ist mit der Nazi-Zeit. Das sollte man einem Menschen, der damals so gewesen ist oder gelebt hat, das sollte man eigentlich nicht so ernst nehmen. Und man sollte auch nicht so nachtragend sein. Man muss, ich finde, ein bisschen lieb auch dann mit diesen Künstlern umgehen. Denn er war ja auch nicht mehr ganz jung. Er war ja auch schon ein bisschen älter, als er das gemacht hat. Als die Nazis an die Macht kamen, war Mackensen 67 Jahre alt, bei bester Gesundheit und von ungebrochener Schöpferkraft. Die Sammlung Bernhard Kaufmann besitzt auch eine große Auswahl an Werken von Paula Modersohn-Becker, die kurz vor der Jahrhundertwende nach Worpswede kam und alsbald einen ganz anderen Weg beschritt als Mackensen und seine Freunde. Das geht. Es waren ja beides Künstler, die hier in Worpswede gelebt haben. Sie waren ja friedlich, sie haben ja gelebt für ihre Kunst. Sie haben ja keinem etwas getan. Sie kamen sich auch gar nicht in die Quere. Mackensen war ja sogar der Lehrer eine Zeit lang von Paula Becker. So ist sie ja hierher gekommen, nicht? Der Mackensen gab Korrektur. Paula Becker hat gesagt, ja. Und einen Augenblick später hat sie gesagt, ich sehe es aber doch anders. Also konnte ihr Mackensen nichts mehr geben. Paula Modersohn-Becker malte in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts zunehmend abstrakter, fast expressionistisch und beschritt damit einen eigenen Weg. Was sie schuf, kam bei den Heroen der Künstlerkolonie schlecht an. Rilke ist in ihr Atelier gekommen und hat ja dann gesagt, sie konnten schweigen bei Kerzenlicht stundenlang, sie konnten sich toll unterhalten, sie war eine ganz beschlagene Frau. Und er sagte dann, ach ja, und ihre Stimme war wie Falten in Seide und ihr Haar war von florentinischem Golde schön. Aber auch er hat ja nicht gefragt nach ihrer Kunst. Mehrfach floh sie vor den realen Worpsweder Verhältnissen nach Paris. Sie starb bereits 1907 mit nur 31 Jahren. Ihr künstlerischer Nachlass umfasst dennoch rund 700 Bilder und weit über 1000 Zeichnungen. Sie fielen der Nazi-Zensur zum Opfer. Sie waren entartet, das stimmt, sie waren verpönt. Wie gesagt, einige fehlen, aber es tauchen immer wieder noch Bilder auf. Mackensen dagegen, der sich ganz in den Dienst des NS-Systems stellte, wurde mit Auszeichnungen überschüttet. Das Reichspropagandaministerium hatte eine Gottbegnadetenliste, auch Führerliste genannt, erstellt, die für Hitler und Propagandaminister Josef Goebbels wichtigsten Künstler benannte. Auf dieser Liste fand sich auch der Name Mackensen. Goebbels verlieh ihm zudem die höchste künstlerische Auszeichnung des Staates, die Goethe-Medaille. Mackensen, der Hausmaler der Herrenmenschen, Paula Modersohn-Becker, die Entartete. Gern wüsste man, wie der Vorsitzende des Kampfbundes für deutsche Kultur in Worpswede mit dem Erbe seiner einstigen Schülerin umgegangen ist. Auch hierzu gibt es jedoch keine Aufzeichnungen. Naja, gut, ich meine, hier gab es schon mehr als ein paar mehr, nicht? Also Worpswede war in gewisser Weise durchaus auch eine Hochburg der Nationalsozialisten und der mit den Nationalsozialisten verbündeten DNVP, also der Deutschnationalen Volkspartei. Wenn Sie nämlich die Wahlergebnisse sich anschauen vom 5. März 1933, ne, da gab es im Reichsdurchschnitt nur 51,9% für NSDAP und DNVP. In Worpswede gab es teilweise über 80% in manchen Ortsteilen oder Gemeindeteilen. Also in Worpswede selbst, im Ortskern, da gab es 66%. Das heißt, auch da lagen sie noch 14% über dem Reichsdurchschnitt. Verse des Heidedichters Hermann Löhns, musikalisch arrangiert vom 1965 verstorbenen Worpsweder Komponisten Ernst Licht. Ernst Licht, NSDAP-Mitglied Nummer 5.767389. Auf dem braunen, grün schimmernden Heidemeer und steigen zum Himmel empor. In Kenntnis seiner politischen Biografie bereitete es den Worpsweder Kommunalpolitikern kein Problem, den Parteigenossen Ernst Licht durch die Benennung einer Straße zu ehren. Vielleicht, weil der örtliche Männergesangsverein Concordia dem Komponisten so viel zu verdanken hatte. Ich finde natürlich auch, dass es ein schwaches Bild ist, dass man nach wie vor neue Wege und Plätze benennt nach ehemaligen Nationalsozialisten. Es gibt jetzt hier noch einen Weg für Mackensen, einen Mackensen-Weg, Fritz Mackensen, nicht wahr? Und der war so eindeutig Nationalsozialist, eindeutiger geht's nicht. Dann gibt es hier einen Walter Bertelsmann-Weg, auch der, die ganze Familie der Bertelsmänner, waren alles Parteimitglieder. Nicht? Walter Bertelsmann, NSDAP-Mitglied Nummer 4.182818. Eintrittsdatum 1.5.1937. Dann gibt es den Willi-Ohler-Weg, der ist jetzt neu dazugekommen. Das hat man vor ein paar Jahren entschieden, obwohl ich also nochmal auch darauf hingewiesen habe, dass der auch nur ein Parteimitglied war. Willi Ohler war ein bekannter Keramikkünstler, dessen gebrannte Werke noch heute hoch gehandelt werden. Ich habe dann schon mal den Vorschlag gemacht, man sollte doch den Fritz-Mackensen-Weg zum Beispiel umbenennen. Und zwar nach einer ukrainischen Zwangsarbeiterin, die im Haus von Fritz Mackensen gearbeitet hat. Die konnte es dort nicht mehr aushalten, ist dann weggelaufen und zu einem Bauernhof gelaufen. Und das hat er dann der Mackensen gehört und dann hat er einen Brief geschrieben und hat sich fürchterlich beschwert, wie kannst du diese Frau aufnehmen? Und der Hitler, ja, das muss ich auch eben wörtlich mal zitieren, einen Augenblick. Es handelt sich hier nicht einmal um ein ordentliches Mädchen, sondern um einen ausgesprochenen ostischen Typ, den der Führer als Bestie charakterisiert hat. Und der Hausherr bekennt, dass er das Mädchen wegen der Unverschämtheiten gegenüber seiner Frau mit der Hundepeitsche verhauen hätte, wenn er zur Stelle gewesen wäre. Ich hatte damals gefordert, man sollte doch den Namen dieser Frau mal nehmen. Und da war mir klar, nicht? Das Ganze ist natürlich wieder auch im Weltenraum verpufft. Nicht? Weil Mackensen in der NSDAP war und auch ein Nazi war, jetzt nur zu sagen, obwohl er eben halt Begründer dieser Künstlerkolonie war. Jetzt machen wir den Mackensen-Weg, der erstmal sehr kurz ist und zweitens in einem schlechten Ausbauzustand und keine Prachtstraße in Wurfswede ist, aber dann seiner Villa vorbeigeht, dass wir das jetzt unbedingt jetzt umbenennen müssen. Also was ich auch nicht mag, sind diese reflexartigen Dinge. Im Zentrum des Ortes hat die Stadt 2007 einen kleinen Platz umgestaltet und ihn einem Mann gewidmet, der als Worpsweder Bürgermeister und als Landrat nach 1945 viel für die Gemeinde geleistet haben soll. Alle dürften auch gewusst haben, dass der Namensgeber vor 1945 viel für das damalige Regime geleistet hatte. Albert Reiners Platz. Muss das denn sein, nicht? Der Nazi-Name der fünfte, glaube ich, oder sechste, nicht? Hier im Dorf, ne? Obwohl man weiß, dass diese Albert Reiners eben SA-Obertruppführer war. Also muss man heute immer noch eben alte Nazi-Namen nehmen, um irgendwelche Plätze hier in Worpswede zu bezeichnen. Ich meine, ich habe schon das Gefühl, dass die hier in Worpswede, die Verantwortlichen, wissen, was Mackensen ausgezeichnet hat, was Karl-Emil Upperbauer ausgezeichnet hat, was Wilhelm Schachelmann ausgezeichnet hat oder Augustin. Ich glaube schon, dass sie es wissen, ne? Aber offensichtlich will man an diesen lokalen Heroen festhalten. Ne? Wie ein Wölklein, das über die Bläue zieht, wie ein Wolk aus Wölkchen im Wind. Die Maler der Worpsweder Kolonie arbeiteten am Anfang eng zusammen. Man besaß gemeinsame Motive, die Moorlandschaft und die einfachen bäuerlichen Bewohner. Daraus schuf jeder Werke im eigenen Stil. So etwas wie eine gemeinsame Kunstauffassung oder eine Worpsweder Malschule hat es indes nie gegeben. Man organisierte gemeinsame Ausstellungen und hatte vereint künstlerischen und kommerziellen Erfolg. Das habe Nachahmer ins Dorf gezogen und das Fundament gelegt für den Mythos der Künstlerkolonie, sagt Matthias Jäger, der Geschäftsführer des Worpsweder Museumsverbundes. Diese Idee der Künstlergemeinschaft, die Utopie, die da auch dahinter stand, ist sehr schnell zerbrochen. Und dann hat jeder für sich weitergemacht. Und gerade Mackensen und Vogler verband dann ja auch eine, kann man sagen, Feindschaft. Also Mackensen hat ja versucht, auch Vogler bei der Polizei anzuschwärzen. Insofern sind die Wege dann in ganz unterschiedliche Richtungen auseinandergedriftet. Heinrich Vogeler, das zweite Urgestein des Künstlerdorfes, ging als Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg und kam schon bald ernüchtert zurück. Er richtete einen Protestbrief und Friedensappell an den deutschen Kaiser und wurde daraufhin aus dem Militärdienst entlassen und auf seinem Anwesen, dem Worpsweder Barkenhof, unter Polizeiaufsicht gestellt und psychiatrisch zwangsbehandelt. Der Barkenhof war ursprünglich ein heruntergekommenes, aber geräumiges Bauernhaus. Vogeler, der mehr sein wollte als ein Maler, er verstand sich auch als Architekt, als Landschaftsgestalter, als Möbeldesigner und als Kunsthandwerker, machte aus dem alten Gehöft eine Art Gesamtkunstwerk. Also für mich hat es immer so ein bisschen was wie Fitzcarraldo, der ein Opernhaus im Dschungel baut. Er hat hier im Moor im Grunde etwas ganz Außergewöhnliches, Einmaliges gebaut, was überhaupt nicht hier in die Umgebung reinpasst. Dies ist das sogenannte Rilke-Zimmer. Auch hier sieht man nochmal von Vogeler selbst gestaltete Möbel. Rilke hat gar nicht in diesem Zimmer gewohnt. Er war ja für 3 Monate im Winter 1899-1900 hier zu Gast bei Vogeler. War total begeistert von diesem Haus und von diesem Künstler. Man weiß aber heute, er hat nicht in diesem Zimmer gewohnt, sondern in einem anderen Zimmer. Anfang der 1920er Jahre gründete Vogeler auf dem Barkenhof eine sozialistische Siedlungskommune, die allerdings nicht lange funktionierte. Schließlich wurde das Anwesen umgewidmet zum Heim für Kinder von politisch Verfolgten und Gefangenen. Dem Kuratorium dieses Kinderhilfswerks der Roten Hilfe gehörten so namhafte Unterstützer wie Heinrich Zille, Thomas Mann, Albert Einstein oder Martin Buber an. 1932 floh Vogeler vor dem heraufziehenden Faschismus schließlich in die Sowjetunion. Sein Barkenhof fiel in die Hände der Nazis. Wir gehen jetzt zur Wohn- und Arbeitsstätte von Heinrich Vogeler, dem sogenannten Barkenhof. Und hier dieses ganze Ensemble, manche haben auch gesprochen von dem Versailles von Worpswede. Und nach 1933 wird dieses Gebäude und auch dieses ganze Grundstück wird übernommen von einem Gartenarchitekten, Parteigenosse Schwarz heißt der. Und dieser Mann hat also hier auch biologisch dynamisch angebaut, Gemüse angebaut. Und dann gab es eine Meldung in der Wümme-Zeitung von, ich glaube, 1935 oder 34, dass jede Woche von hier, vom Barkenhof, eine Kiste Gemüse an den Tisch des Stellvertreters des Führers, also Rudolf Hess, nach Berlin geliefert wurde. Vogelers Name stand prominent auf der Fahndungsliste des Reichssicherheitshauptamtes der SS. Er kehrte nie wieder nach Worpswede zurück und starb 1942 in Kasachstan. Also er ist letztendlich jemand, der immer wieder an den Grenzen der Realität auch gescheitert ist, weil sein Traum ein utopischer Traum war. Und er hat, das macht seine Größe aus, er hat diesen Traum nie aufgegeben, bis zu seinem Ende nicht. Er hat ja zu Ende seines Lebens dann auch sehr offen gegen Hitler und gegen Nazi-Deutschland agitiert. Er hat seine Kunst in den Dienst dieses Kampfes gestellt. Widerstand war eine Kraft, die im Worpsweder Biotop schlecht gedieh. Heinrich Vogeler war da eine Ausnahmeerscheinung. Jetzt ist man vielleicht froh, dass man ihn hat, nicht? Weil man jetzt sagen kann, hier, hör mal, es war ja gar nicht so ganz so schlimm, nicht, in Worpswede, ne? Nur war der nicht mehr da, nicht? Der war 32 nicht mehr hier in Worpswede, wenn nicht schon früher, ne? Insofern, finde ich, kann man sich auf ihn nicht berufen, ne? Otto Modersohn, der andere Gründungsvater der Kolonie, verstritt sich mit seinen Malerkollegen schon zur Jahrhundertwende und zog 1908 ins Nachbardorf Fischerhude. Seine beseelte Landschaftskunst und seine schwärmerische Naturauffassung ließen Modersohn in der NS-Zeit zu einem der ganz großen Malerfürsten werden, vergleichbar nur noch mit Mackensen. Ob der Vielgelobte den NS-Staat aktiv unterstützt hat, lässt sich nicht belegen. Dass er Nutznießer des Systems war, liegt dagegen auf der Hand. Seine Werke fanden ungeahnt viele Käufer und erzielten Spitzenerlöse. Ja, das ist jetzt das Museum am Modersohnhaus. Otto Modersohn bekam zu seinem 75. Geburtstag die Goethe-Medaille. Das war schon also die höchste Auszeichnung für Künstler und Wissenschaftler. Aber es ging dann noch weiter. 1942, am, ich glaube, 11. Jahrestag der nationalen Erhebung, da bekam er dann den Professorentitel zugesprochen. Obwohl Hitler eigentlich gesagt hatte, 1940 hatte Hitler gesagt, ja, also die Leute, die jetzt hier zu Hause sind, Künstler und so weiter, die können wir nicht mit einem Professorentitel versehen, sondern nur die Leute, die an der Front kämpfen und die an der Front, ich sag mal, ihr Leben aufs Spiel setzen. Aber dann hat er gesagt, naja gut, bei dem Modersohn machen wir mal die Ausnahme, weil die Gefahr besteht, dass er den Krieg nicht überlebt. Und insofern hat er das dann auch, oder wurde das befürwortet dann, ne? Im Modersohn-Museum in Fischerhude ist das Werk des Altmeisters akribisch dokumentiert. Der Lebenslauf dagegen hat Lücken. Unter dem Eintrag 1930 lesen wir, dass Modersohn ein Bauernhaus im Allgäu erwarb. Unter dem Eintrag 1943 lesen wir von seinem Tod nach kurzer Krankheit. Zwischen 1930 und 1943 klafft in Modersohns Vita eine Lücke. Ferdinand Krogmann hat die Künstler, die dem NS-System nahestanden, beim Namen genannt. Wenn in Moritz Rinkes Worpswede-Roman eine Liste der NS-belasteten Künstler auftaucht, versucht ein Besessener, sie vergeblich öffentlich zu machen. Ohlrogge hängt sie an die Tür von Stolte, dem Lebensmittelgeschäft. Er bringt sie im Café Worpswede an, im Gasthof zum Hemberg und im Barkenhof. Aber überall hängt seine Liste höchstens 10 Minuten. Kaum hat er die Räume verlassen, verschwindet auch die Liste. Ohlrogge entscheidet sich nun für andere Plätze. In der Markusheide hängt er sie an die Birken. Auf dem Weiherberg legt er sie auf Parkbänken aus. An der Hamme klebt er sie an die Brückenpfeiler. Auf den Ortseingängen über die weißen Schilder, auf denen staatlich anerkannter Erholungsort steht. Aber auch hier hält sie sich nicht lange. Es ist, als gäbe es in Worpswede Wachposten, die Worpswede rund um die Uhr von der Liste säubern, die an eine unschöne Vergangenheit erinnert. Einmal versteckt er sich hinter einem Baum unweit eines Schildes, über das er seine Liste geklebt hat, und wartet auf die Wachposten. Nach einer Stunde, in der niemand gekommen ist, tritt er vor das Schild, doch die Liste ist weg. Es ist gespenstisch. Worpswede in der Frühlingszeit. Ein Paradies am Rande des Moores. Wenn das zarte Grün aus den Birken sprießt, die Sonnenstrahlen die Hammeniederung erwärmen, wenn die weißen Wolken über den unendlich erscheinenden Horizont wandern und der Blick vom Weiherberg fast bis nach Bremen reicht, dann beginnt die Hochsaison. Kulturtourismus ist eben halt die Kernkompetenz Worpswedes und das ist eigentlich der Leuchtturm. Wenn wir sehen, was wir für Tourismus haben, dann haben wir 50.000 Übernachtungen im Jahr circa und wir haben circa 300.000 Tagesgäste im Jahr. Die Straßencafés sind belebt. Manche Besucherinnen haben sich gekleidet, geschminkt und frisiert wie die leibhaftige Paula Modersohn-Becker. Andere geben sich als ein getreues Abbild von Frida Kahlo. Vor dem Barkenhof stehen Staffeleien dicht an dicht. Dahinter angereiste Malschülerinnen, die, so lästert man hier gern, eigentlich Studienrätinnen waren oder sind. Die Läden bieten handsignierte Originale von noch unbekannten Worpsweder Künstlern und Drucke von bekannten Altmeistern. Die Kultur ist eindeutig das Kapital des Ortes. Und die derzeit aktiven Generationen der Worpsweder Kunstszene tragen durch offene Ateliers, Malkurse aller Schwierigkeitsgrade und auch durch viel erschwingliches Kunsthandwerk zum Erfolg des Gesamtkunstwerks Worpswede bei. Nicht auszumalen, was Worpswede ohne seine Künstler wäre. Dann wäre Worpswede ein ganz normaler, eine normale kleine ländliche Gemeinde im niedersächsischen Nirvana, mit dem Weiher Berg vielleicht, der eben halt als Ausflugsort für die Bremer noch eben interessant wäre. Aber das wäre es dann schon gewesen. Und das ist Vopswede eben nicht. Vopswede ist eben etwas ganz Besonderes und wird im europäischen Kontext der Künstlerkolonien als ganz wichtiger Kulturort angesehen. Vopswede will noch attraktiver für Kulturtouristen werden. Ein millionenschwerer Masterplan sieht den Ausbau der Prachtstraße des Ortes zu einem Kulturboulevard vor. Inmitten des neu gestalteten Ensembles steht das historische Philine-Vogeler-Haus. Die Namensgeberin war Mitglied des damaligen Vopsweder Kampfbundes für deutsche Kultur. Man hat das Haus der Galeristin im vergangenen Jahr zu einem Anlaufpunkt für die Besucher Vopswedes umgebaut. Die Werbung schwärmt unter anderem von den vielen informativen Schautafeln, auf denen die Geschichte unseres Künstlerdorfes in ansprechenden Texten und Bildern dargestellt ist. Tatsächlich hat man in der Villa eine Zeittafel mit markanten Daten der Künstlerkolonie angebracht. Die Zeit des Dritten Reiches dabei jedoch ausgespart. Auf einen Eintrag mit der Jahreszahl 1920 folgt der Eintrag nach 1945. Trotz solcher Lücken schwärmt der Bürgermeister von der neuen Anlaufstelle. Die wunderschön geworden ist, finde ich. Wenn Sie das betrachten und dann eben halt sich die kulturelle Vielfalt angesehen haben, was dann eben halt tatsächlich passiert ist, ist in der Zeit bis 33 viel passiert. Aber in dieser Zeit von 33 bis 45, wegen dieser inneren Immigration der Künstler, der Zurückhaltung, des im geheimen Stübchen Malens, und mit den eben halt Schwierigkeiten, dass einige Maler Malverbot hatten, Arbeitsverbot, Berufsverbot hatten, hier in Vopswede ja auch, dass man da in dieser Zeit, was kulturell angeht, in dieser Zeit wenig hier passiert ist. Auch Matthias Jäger, der Geschäftsführer des Vopsweder Museumsverbundes, verteidigt die historischen Auslassungen. Eine Touristinformation ist sicherlich nicht der geeignete Ort, um das ganze Thema Vopswede und NS-Vergangenheit aufzuarbeiten. Also insofern ist die Touristinformation im Grunde ein Appetizer, ein Ort, wo man Lust bekommen soll, sich tiefer in diese Dinge auch hineinzubewegen und den weiteren Interessen zu folgen. Aber das werden wir in den Museen, wie gesagt, immer im Kontext und auch nicht ausschließlich und jederzeit. Aber das ist ein Thema, mit dem wir uns sicherlich auch in Zukunft in den Vopsweder Museen auseinandersetzen werden. Ich weiß gar nicht, ob das so wie eine Lücke da wirkt. Also man hätte dann natürlich auch, was politisch angeht, ich glaube schon, dass hier eben halt auch politisch Interessantes, anders als überall in Deutschland, was Interessantes nicht passiert ist. Man hätte vielleicht auch, und das ist ein guter Hinweis, da müsste man nochmal drüber nachdenken, welche auch zum Beispiel zu beschreiben, aber ich muss ehrlich zugeben, habe ich auch nicht dran gedacht in der Zeit, als wir das da fertig machen, es musste ja dann auch alles sehr flott gehen dann, dass man dort diese Zeit beschreiben konnte, hätte auch können, wer zum Beispiel als entartet angesehen wurde und welche von diesen Künstlern, unsere Künstler hier in Vopswede, von den alten Vopswedern im Grunde auch eher den Nationalsozialisten zugerechnet werden mussten oder konnten. Man könnte sich nochmal darüber Gedanken machen, ja. Soweit sind wir noch nicht, wir sind aber an dem Thema dran und wir werden das auch aufarbeiten, sauber aufarbeiten und das ist natürlich gar nicht ausgeschlossen, dass wenn wir das wirklich so sauber und so klar aufgearbeitet haben, dass das dann vielleicht sogar auch irgendwann mal in der Touristinformation in irgendeiner Form benannt wird. Der Roman, gräbt er oder holt er aus dem Moor natürlich all diese verschütteten Fragen, die man im Vopsweder natürlich immer aus einem mittlerweile missverstandenen Charme auch sich nicht traute, überhaupt erstmal zu veröffentlichen. Also es ist ja immer so, dass immer diese Zahlen plötzlich fehlen in den künstlerischen Annalen dieses Dorfes. Und das ist, glaube ich, etwas, was mit dieser wahnsinnigen Scham zu tun hat, dass der Ort oder der Ruhm des Ortes auch auf diesen Säulen einer Geschichte steht, die man eher heute kaschieren will. Also der Ruhm ja, aber das zustande kommen, dieses Ruhmes bitte nicht. Moritz Rinkes Roman stand schon bald nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2011 auf allen Bestsellerlisten. Überall im deutschsprachigen Raum amüsierten sich Leser über die erfolgsfernen Eskapaden im Umgang mit der braunen Vergangenheit. Am Anfang war das ja so, dass der Roman ja nicht unbedingt in Wuppertal erhältlich war. Sondern wenn mein Bruder Thomas Rinke nicht gewesen wäre, der dort ein Goldschmiedgeschäft hat, der ist Goldschmied und der hat ihn halt in seinem Laden verkauft. So am Anfang war das, glaube ich, schon, man wusste nicht so richtig, wie soll man das einschätzen. Ist das jetzt eigentlich eine Anklage Wuppertals, dieses Buch? Ist es vielleicht doch eine Liebeserklärung, weil es sich eben so wahnsinnig auseinandersetzt mit der Geschichte Wuppertals, aber nicht nur eben, sondern wann erscheint schon mal ein so großer Roman über dieses Dorf, eigentlich quasi der erste. Je mehr der Roman publik wurde, je mehr er sich verkaufte, je mehr er Bestseller wurde, je größer sozusagen die Auflagen wurden, mittlerweile sind es ja 150.000, je mehr Menschen aufgrund dieses Romans in den Ort kamen, hat man natürlich gesehen, ach, das schadet eigentlich vielleicht gar nicht. Mitten im Ort, leicht erhöht, steht die Zionskirche. Um sie herum liegen die Grabfelder des Friedhofs. Hier ruht Fritz Mackensen. Nur wenige Schritte entfernt findet man das Grab von Paula Modersohn Becker, das von einer steinernen Skulptur, die eine Mutter mit Kleinkind darstellt, geschmückt wird. Wenn die Tage wieder länger werden, ziehen hunderte Touristen über den Friedhof. Wenn Mackensen Geburtstag hat, dann gehen sie auf den Friedhof zu diesem markanten Grabstein. Und da wird dann zwar zur Rolle Mackensens natürlich im Dritten Reich nichts gesagt, sondern wird nur gesagt, welche große Bedeutung dieser Mann für den Künstlerort Wuppertal hat. Ne? Das gibt in Wuppertal eben die Verneiner. Das hat es alles bei uns nicht gegeben und das war alles gar nicht so, braucht man gar nicht erwähnen. Und eben die, die jetzt quasi immer wieder in Wuppertal abgelehnt wurden mit ihren historischen Publikationen und die quasi wie immer so gegen Windmühlen in Wuppertal anrannten mit ihrem historischen Wissen. Das führte zu Verbitterungen und dadurch haben sich quasi so richtige Gegnerschaften aufgebaut, die natürlich für einen Romanautor sehr dankbar sind. Die Lokalstudie von Ferdinand Krogmann enthält Fakten, die den Mythos von der unpolitischen Künstlerkolonie gründlich zerstörten. Fehler konnte man ihm bisher nicht nachweisen. Was also tun? Der Autor wurde gemieden. Auch schon mal rüde verwarnt, er solle damit aufhören, anständige Leute durch den Dreck zu ziehen. Ferdinand Krogmann hat persönliche Konsequenzen gezogen und lebt jetzt in Bremen. Da ist für mich kein wirklich geistiges, freies Klima. Ne? Hier weht keine frische Luft. Ne? Ich kann hier nicht gut atmen. Ne? Ich sag mal, das geistige Klima hier, das ist nicht durch Toleranz geprägt, sondern letztlich eigentlich nur immer noch durch Abwehr. Ne? In Moritz Rinkes Roman unternimmt der Enkel einen allerletzten Versuch, den Ruf des unter NS-Verdacht geratenen Großvaters zu retten. Er präsentiert ein Stück tiefgefrorenen Butterkuchen. Dies sei der Kuchen, den sein Großvater vor Jahrzehnten gemeinsam mit Willy Brandt gegessen habe. Die fehlende Ecke zeige den Gebissabdruck des großen Sozialdemokraten. Jemand, der mit dem Friedensnobelpreisträger Brandt Kuchen gegessen habe, könne kein Nazi gewesen sein. Über Fritz Mackensen weiß man übrigens, dass er ein großer Freund des Apfelkuchens war. Die Lücke an der Wand. Der Mythos von der unpolitischen Künstlerkolonie Worpswede. Ein Feature von Rainer Link. Es sprachen Bernd Hahn, Gregor Höppner und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Daniel Dietmann und Jutta Stein. Redaktion und Regie Hermann Theissen. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.